Studio 9 ist hier im Deutschlandfunk Kultur und wir gehen jetzt ins Kino vorab zusammen mit Anke Lewicke, die zwei Filme der Woche mitgebracht bzw. schon gesehen hat. Der erste ist Dunkirk. Seit Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan 1998 ist kein Film über den Zweiten Weltkrieg mehr so erfolgreich angelaufen wie eben tatsächlich Christopher Nolans Film Dunkirk. Das Drama über die verzweifelte Lage von hunderttausenden Soldaten im französischen Küstenort Dünkirchen beim Angriff der Nazis im Mai 1940. Und dieser Film stürmte am Wochenende an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts. Die feindlichen Panzer haben angehalten. Wieso? Warum kostbare Panzer opfern, wenn sie uns von oben wie Fische im Netz erwischen können? Ein Ausschnitt aus Dunkirk oder Dünkirchen. Es sind 400.000 Mann an diesem Strand. Da kann man ja auch warten, bis der Ausschnitt auch zu Ende ist. Christopher Nolan, Anke Lewicke, der gilt als Autorenfilmer, der mit großem Budget arbeitet. Er hat mit seiner Batman-Trilogie einen etwas anderen Superhelden entwickelt. Wie geht er denn jetzt dieses schwere Kriegsthema an? Ja, vielleicht sollte man sich zu Beginn vielleicht nochmal so den Anfang von Der Soldat Ryan von Steven Spielberg in Erinnerung rufen. Also weil Spielberg wollte den Zuschauer ja regelrecht mit in die Schlacht katapultieren. Man sollte das sehen und hören, was dieser Soldat Ryan, gespielt von Tom Hanks, erlebt. Und darum geht es aber gar nicht so sehr in diesem Film. Also Christopher Nolan weiß schon, dass man mittlerweile mit den Mitteln des Kinos den Krieg perfekt simulieren kann. Aber trotzdem bleibt dieses im Krieg sein, im Kugelhagel sein, letztlich eine unvorstellbare Erfahrung. Und deshalb sagt Nolan auch immer in Interviews, er wollte eigentlich einen Film machen über den Willen des Überlebens. Also wie das funktioniert. Und deshalb wirft er allen Ballast über Bord. Also es gibt nicht so einen psychologischen Überbau. Die Figuren, die Männer werden nicht eingeführt. Es gibt auch keine Liebesgeschichte. Zu Beginn sieht man einen jungen Mann in den Straßen von Dünkirchen. Er flieht vor den Deutschen. Er schafft es zum Strand. Dann gibt es einen Bombenangriff, da liegt dann ein Verletzter auf einer Barre und ein Schiff soll rausfahren. Und er verständigt sich mit Blicken mit einem anderen Soldaten und er weiß, wenn sie jetzt die Barre nehmen, diesen Verletzten, die haben Vorrang, dann schaffen sie es vielleicht aufs Boot, sie können dann vielleicht auf dem Boot bleiben. Und dann sieht man die beiden da 3 Minuten rennen und genau um solche Bewegungen geht es die ganze Zeit in diesem Film, um Bewegungen des Überlebens, also wegducken vor den Bomben, schwimmen, untertauchen und wieder wegrennen. Wenn man sich die Filme von Nolan anschaut, dann hat er immer einen ganz besonderen Umgang mit der Zeit. Also Inception oder Interstellar entwickeln ihre ganz eigene Zeitdimension. Wie ist es in diesem Film? Ja, es ist auch wieder ganz interessant. Es gibt 3 Zeitebenen, damit 3 Handlungsebenen und die werden auch noch mit den Elementen verknüpft. Also es gibt eine Woche, die spielt auf dem Land. Da sieht man die Evakuierung der Männer, immer wieder die Bombenangriffe der Deutschen. Man sieht vom Strand aus, wie die britischen Kriegsschiffe kommen, dann aber wieder von den deutschen Fliegern weggeschossen werden. Und dann gibt es eine andere Handlungsebene, die dauert einen Tag. Das ist ein kleines Fischerboot, das fährt eben von England aus die 40 Kilometer rüber nach Dünkirchen, um englische Soldaten einzusammeln. Und es war damals wirklich so, dass viele Zivilisten aufgefordert wurden, mit ihren Booten rüberzufahren. Und dann gibt es noch eine andere Handlungsebene, die spielt dann zur Luft. Das ist dann 1 Stunde, da sehen wir einen Bomberpiloten, eben der Engländer, wie er eben auf deutsche Flieger losgeht und alles. Also da haben wir die 3 Elemente. Und das wird ganz interessant miteinander montiert. Und da merkt man dann auch den Blockbuster-Regisseur. Natürlich gibt es dann Cliffhanger, da wird ganz klasse Spannung erzeugt. Aber gleichzeitig gibt es auch einen anderen Effekt. Und zwar heben sich die Zeitebenen auf und man ist in so einem permanenten Ausnahmezustand. Es gibt keine Vergangenheit mehr, es gibt keine Zukunft. Es gibt nur diese Gegenwart und diesen Willen wieder zum Überleben. Ganz kurz noch, dieser Film kommt in mehreren Fassungen ins Kino, auf 70 mm in IMAX-Kinos. Man kann ihn digital sehen, gedreht wurde er analog. Warum diese unterschiedlichen Formate? Ja, weil Christopher Nolan dem digitalen Bild nicht traut. Und nur um ein Bild zu nennen, zu Beginn sieht man die Totale auf dem Strand. Da stehen diese ganzen Männer in Schlangen. Und das sind keine, also es ist nicht digitalisiert, das sind alle Statisten. Und dadurch wirkt dieses Bild einfach schon physischer. Und genauso ist dieser Film einfach immer sehr realitätsnah, aber ohne jetzt Blutbäder zu zeigen. Deshalb können wir diese Bilder auch nicht wegschieben. Aber wir werden immer wieder mit den Augen der Soldaten konfrontiert und dann sehen wir ihre Angst. Jetzt machen wir nach der Schilderung von Dünkirchen oder Dunkirk von Christopher Nolan einen harten Schnitt und wechseln zu einem Film, der vielleicht gar nichts anderes sein möchte als ein reines Kinovergnügen. Baby Driver heißt der und ist von Edgar Wright. Baby, Das Ziel ist ein Panzerwagen bei Perimeter Trust in Dunwoody, Punkt 10 Uhr. Der zweite Fluchtwagen steht bereit, aber ich soll aus der Tiefgarage in Longstate mit einem Wagen starten, der nicht gleich heiß läuft. Um 8.30 Uhr geht's los. Fragen? Seit wir uns kennen, bist du bei jedem Job mein Fahrer gewesen. Du bist der Beste in diesem Geschäft. Ja, da hört man doch schon genau, worum es hier geht. Um Überfälle, wilde Verfolgungsjagden und alles, was auf vier Rädern stattfinden kann. Auch dieser Film brachte Kritiker ins Schwärmen. Warum? Ja, ich meine, die Eröffnungssequenz ist wirklich einmalig. Also es geht um diesen Fluchtwagenfahrer, der gerade mal aus der Pubertät gekommen ist. Man sucht eigentlich immer noch seine Pickel und immer wenn er Kopfhörer auf hat, dann ist er perfekt. Und die ersten 20 Minuten, die erste Flucht ist einfach ganz toll choreografiert. Da stimmt der Rhythmus mit dem Quietschen der Bremsen überein. Jede Kurve, da gibt es einen Taktwechsel. Das ist wirklich, das Kino feiert da den Geschwindigkeitsrausch. Und auch ansonsten, solange Baby Driver den Kopfhörer auf hat, ist alles cool, auch wenn er nur Kaffee holt, das wird dann auch schon zum Ereignis. Aber dann hat der Film eben so das handelsübliche: Baby Driver verliebt sich, will aussteigen, wird aber erpresst, muss weitermachen. Und der Film wird auch immer exzessiver, was die Gewalt betrifft. Und dadurch verliert er leider an Fahrt. Aber die ersten 20 Minuten kann man sich immer, immer wieder anschauen. Vielleicht sollte man den Film so sehen: die ersten 20 Minuten als Endlosschleife. Genau, man geht immer wieder rein und raus. Bei den beiden Filmen, die wir jetzt besprochen haben, also würden Sie sagen, Dünkirchen auf jeden Fall gucken, Baby Driver einfach 20 Minuten rausgehen, wieder reingehen. Kostet natürlich eine Menge. Vielleicht kann man einfach auch Baby Driver in der Spätvorstellung sehen und hat richtig Spaß. Okay, alles klar. Dankeschön, Anke Lewicke, über Dunkirk, das Kriegsdrama von Christopher Nolan und Baby Driver von Edgar Wright. Beide Filme starten heute in den Kinos.